Ach guck, et is wieder soweit. All überall wehen Deutschland fahren. Schland! Autoaußenspiegel werden mit schwarz-rot-gelben Stoffbräsern überzogen, Sichteinschränkung inklusive, und die hinteren Seitenscheiben mit Deutschland-Standern bewehrt. Am besten 2 oder 4, ach warum nicht gleich 6? Hauptsache symmetrisch. Wie immer schlägt x-facher Nationalstolz Bedienungsanleitung und Betriebserlaubnis und wie immer liegen die ersten abgebrochenen Fähnchen bereits im Straßengaben. Egal. Hauptsache Schland! Herzlich willkommen hier im Nörgelstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 190, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Während irgendwelche Fußballbundfunktionäre sich die Taschen füllen, werden Teile meines Steuergelds gegen meinen Willen für diese unsägliche EM verschleudert. Bitte nicht falsch verstehen. Fußball kann ja mögen, wer will, und Fußball kann auch unterstützen, wer will, und Fußball soll auch finanzieren, wer will. Nur eben, wer will. Ich will nicht und ich möchte nicht einen meiner Steuercents dafür verwendet wissen. Das ist vergleichbar mit einem Veganer, mit dessen Steuern Schweinefarmen und Schlachthöfe subventioniert werden. Oder einer Klimaschützerin, deren Steuern für neue Kohlekraftwerke verwendet werden. Ihr versteht, was ich meine. Oder ihr seid Fußballfans, dann versteht ihr es mutmaßlich nicht. Angeblich gibt der Staat viele 100 Millionen Euro aus. Für diese EM. Der ganze Umfang sei unklar, weil die Bundesregierung intransparent agiere. So zumindest laut Süddeutscher Zeitung vom 1.12.2023. Das ist nun ein Weilchen her. ZDF Heute schrieb am 1.5.2024, dass es nach gemeinsamen Recherchen von ZDF und Nachrichtenmagazin Spiegel etwa 650 Millionen seien. 650 Millionen Euro. Was könnte man mit diesem Geld Sinnvolles anstellen? Anders überlegt, bei rund 85 Millionen Einwohnern sind das 7,64 Euro pro Nase. Da sind jetzt Neugeborene und alte Leute kurz vorm Ende alle mit drin. Wäre die Hälfte der Einwohner nicht fußballaffin, zum Beispiel Babys, alte Menschen und solche wie ich, wären das 7,64 Euro mehr Kosten für die andere Hälfte, die Fans. Das würden die doch gern übernehmen, oder? Noch anders überlegt, sagen manche Fußballfans auch, Fußball sei eine Art Religion. Könnte man da als sogenannte Fußballnation nicht generell von jedem Einwohner eine dynamische Fußballsteuer erheben? Wer das nicht will, könnte offiziell aus dem Fußball austreten, dürfte dann Stadien oder Fanmeilen zu Fußballveranstaltungen nicht betreten. Es sei denn, man zahlt vor Ort eine Sondersteuer. Eigentlich doch gar keine schlechte Idee, oder? Apropos Steuer. Sonntag waren wir schrittieren. Plötzlich Heidenlärm, da kommt ein hübsch restaurierter alter Trecker die Straße längs. Der Mann fährt, Frau sitzt dahinter auf den Kotflügeln, Kindersitze mit sonnenbebrillten Kleinkindern. Wenige hundert Meter weiter steht das Teil dann halb auf dem Bürgersteig, weil der Fahrer etwas kontrollieren muss. Den Motor musste man glücklicherweise nicht abstellen, Agrardiesel sei Dank. Wir gehen vorbei, kommen aber keine 200 Meter weit, als sich von hinten eine lärmende Karawane nähert. Aus einem Trecker wurden 5, alle älteren Baujahrs, die lärmend hinter dem auf dem Bürgersteighalter Richtung Hartegasse unterwegs sind. Dort ist nämlich Treckerfest. Auch für Treckerfreunde Schnellenbach, sofern ich den Aufkleber auf einem der Trecker richtig deute. Eine schwarze Abgaswolke wabert über den Bürgersteig und zieht meinen Blick auf den Auspuff des Karawanenführers. Ein schmuckes Edelstahlrohr neigt sich aus dem Motor gegen Asphalt und Bürgersteig. Was waren das noch Zeiten? Damals, TM, als die alten Schätzchen noch vertikale Auspuffrohre mit Schalldämpfer und Deckel hatten. Naja, Originalteile sind mutmaßlich nicht mehr zu haben. Dafür grüne Kennzeichen. Und damit juckt man dann im lärmenden Konvoi sonntags durch den Ort. Mit subventioniertem Agrardiesel. Ich sollte mir eine Waldparzelle kaufen. 10 Quadratmeter sollten reichen. Dann gebe ich mein SUV weg und hol mir stattdessen einen Unimog. Mit grünem Kennzeichen. Wegen meines Forstes. Die Parzelle, ihr erinnert euch. So ein Unimog kann fast alles, was so ein SUV kann, abgesehen von der Spritzigkeit beim Überholen und der Endgeschwindigkeit, aber dafür hat er eine höhere Anhängelast. Und man kann das ganze Ackergedöns dran tüdeln, wenn man es mal braucht. Und die Bodenfreiheit. Man könnte da auch eine Expeditionskabine draufbauen und die Lofoten besuchen. Ja, so ein Unimog hätte was. Insbesondere im Gelände. Also, wenn mal so eine Drecklawine über die Straße rollt oder 40 cm Wasser auf der Straße steht. Wir haben ja Klima. Da kann das immer mal vorkommen. Aber das Beste, so ein Unimog ist schneller als ein Trecker. Und nicht so laut. Stellt sich nur noch die Frage, wie ich das der Holden verkaufe. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine ganz andere und hoffentlich grandiose Geschichte bietet sich mir voraussichtlich am Wochenende, denn meine Holde hat mir letztes Weihnachten einen Gutschein geschenkt. Ein Gutschein in die Tiefen der Zeit. Das war so ein selbstgedrucktes und zusammengebasteltes Pappdingsi-Schatüllchen mit drin versteckten Zettelchen, auf denen Nummern standen. Die ergaben zusammen einen Code, über den man auf einer Internetpräsenz einen passenden Termin buchen konnte. Deshalb werde ich mit Freunden und Familie in über 120 Minuten eine spannende Geschichte erleben, die uns quer durch ein filmreifes Stadtviertel der 1920er Jahre führt. Dort werden wir als Forschungsteam zusammen mit Schauspielern eine packende Story mit vielen kniffligen Rätseln und überraschenden Wendungen erleben und in einer mysteriösen Geschichte hoffentlich das Rätsel der alten Taschenuhr lösen und das verschollene Ehepaar Tiefenberg finden, sofern die Anbieter nicht übertreiben und nichts dazwischen kommt. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu noch nicht sagen. Wie es mir respektive uns ergangen sein wird, erzähle ich voraussichtlich in der nächsten Konserve, denn ich mutmaße, dass es für mich eines der Glanzlichter dieses Jahres werden könnte. Und wem würde ich dann lieber davon erzählen als euch? Der besten Gehörschaft ever? Genau. Und mit diesem Bombenausblick endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 190 vom 20.06.2024. In der Tat noch kürzer als zuletzt. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Fast vergessen. Ich habe mir noch einen Raben gekauft, der Trend geht ja ohnehin zum Zweitraben. Diesmal aber mit schwarzem Schnabel, wie sich das gehört. Und realistischen Augen. Zumindest wird das in der Produktwerbung behauptet. Ich zweifle das an, denn er blinzelt nicht. Also im Gegensatz zu echten Rabinnen. Für Indoor gibt's übrigens auch Raben mit Federn. Keine Präparate, sondern Attrappen, aber drin habe ich so viel Zeug, was echte Federn hat und dann geputzt werden muss und das ist alles schwierig. Dann nehme ich dann doch lieber dieses Glatt-Dingsi-Plastik-Teil, weil das kann man zur Not mit dem Hochdruckreiniger. Ihr wisst, was ich meine. Das war's auch schon.